Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne. Nach dem tödlichen Schuss auf einen Jugendlichen sind in mehreren französischen Großstädten tausende Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. In Paris ist eine verbotene Kundgebung friedlich verlaufen. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann. Die Polizei hatte die Kundgebung wegen des so wörtlich spannungsgeladenen Umfelds verboten. Zu den sogenannten Bürgermärschen hatten knapp 100 linksgerichtete Organisationen, Gewerkschaften und Parteien aufgerufen. Die Behörden untersagten auch eine Demonstration in der Stadt Lille im Norden des Landes. In Marseille erlaubte die Polizei hingegen einen Protestzug, allerdings mit geänderter Route. Große Demos gab es auch in Straßburg und Nantes. Der Fall des 17-jährigen Nael hatte vor knapp 2 Wochen landesweite Unruhen ausgelöst. 6 Nächte in Folge hatte es schwere Krawalle gegeben. Mehrere NATO-Staaten lehnen die Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine ab. Zuletzt haben sich die Regierungen in Großbritannien und Spanien entsprechend geäußert. Auch von deutschen Außenpolitikern gab es zurückhaltende Äußerungen. Die USA hatten angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Angriffskrieg eingesetzt wird. Bei dem Eritrea-Festival im hessischen Gießen sind 26 Polizisten verletzt worden. Mehr als 1000 Beamte waren im Einsatz, um die Veranstaltung zu schützen. Aus Gießen Rainer Battefeld. Gegen die Einsatzkräfte flogen Steine, Flaschen und Rauchbomben, so ein Polizeisprecher. Rund 100 Menschen, teils aus dem europäischen Ausland angereist, wurden vorläufig festgenommen. Angesichts der Übergriffe forderte der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU die Bundesregierung auf, den Botschafter des ostafrikanischen Staates Eritrea einzubestellen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD verurteilte die Randale in Gießen scharf. Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Turnier in Wimbledon in der 3. Runde ausgeschieden. Der Hamburger verlor gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 6:7 und 6:7. Berrettini trifft im Achtelfinale auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien. Englands Nachwuchsfußballer haben die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien gewonnen. Sie siegten im Finale gegen Spanien mit 1:0. Deutschland war in der Vorrunde ausgeschieden. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Deutschland. Meist wolkenlos, im Westen teils wolkig und vereinzelt Gewitter, 20 Grad im Ruhrgebiet, 16 Grad in Berlin bis 10 Grad in Vorpommern. Am Tag in der Westhälfte schwül und teils gewittrig, im Osten länger sonnig, 22 Grad auf Langeoog, 27 Grad am Stettiner Haff bis 37 Grad im Oberrhein. Das waren die Nachrichten. NDR Verkehrsservice. Die A7 Kassel Richtung Hannover ist zwischen Nordheim Nord und Seesen wegen Bauarbeiten bis morgen 14 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Zeit, es ist 0.03 Uhr. Enjoy. This is Enjoy. Der beste Abend der Woche. Cheat up, but girl, you ain't that dope. I'm the Wonder Woman, let me go get my robe. I'm a supermodel and mommy, see mommy. Amnesty International, got bank, got too much, I got love. Love my ass and my abs in the video, but promiscuous. My style is ridiculous, ridiculous. If you see us in the club, we be acting real nice. If you see us on the floor, you be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me.

My head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music. Enjoy, der beste Abend der Woche. Lil' bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah. Cause girls is players too. Yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world. Cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12 cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go.

von der Hose über den Schuh. Ich nehm vom Brustlöscher und der Kippe noch einen Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Oh,